Ingrim aus Kaderpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ingrim. Eine wilde Fratze muss ich schneiden, denn dies Leben macht mir keinen Spaß. Oh, ich möchte nur ein altes Rabenaas mit verrückter Wollust in 10.000 Stücke reißen, und dann möcht ich hübsche Mädchenköpfe balsamieren mit verfaultem Tran oder anderer ekler Flüssigkeit. Und dann möcht ich in den Himmel springen und die Sterne fressen und zuletzt den ganzen Lebensunsinn ohne weiteres vergessen und als Ätherwolke traumlos weiterschweben. Dieses, glaub ich, wird mir noch einmal gelingen. Ende von Abschnitt 34.